Das Ein-Leopard-Löwe-Horn. Die Sonne schien in der Abenteuerbucht und Rocky und Sky waren am Strand. Hey, Rocky! Sieht aus, als wäre das der perfekte Tag zum Surfen. Ich verderb ihn mir doch nicht, indem ich mich nass mache. Neben ihnen buddelten Alex und Rubble im Sand. Rubble nutzte dafür seine Baggerschaufel. Siehst du, Alex? So gräbt man einen Graben. Klasse! Ich tue da jetzt Wasser rein. Cool! Alex lief zum Wasser und entdeckte dort etwas, das er noch nie gesehen hatte. Wow, was ist das? Es sieht aus wie ein Einhorn, Frau Bürgermeisterin. Sehen Sie, das ist ein Einhorn. Verwundert betrachtete Bürgermeisterin Gutherz das rosafarbene Wesen mit dem langen, spitzen Horn, das etwas Grünes um den Hals trug und im Meer herumschwamm. Ein Einhorn! Du meine Güte! Wir haben schon viele tolle Dinge in der Abenteuerbucht gesehen, aber das ist wirklich magisch. Obwohl, ich finde, es sieht eher wie ein Löwe aus mit einer grünen Mähne. Das ungewöhnliche Tier hob seinen Kopf aus dem Wasser und sah Alex und die Bürgermeisterin mit großen Augen an. Und es hat Flecken wie ein Leopard. Was für ein Wesen könnte ein Horn haben wie ein Einhorn, eine Mähne wie ein Löwe und Flecken wie ein Leopard? Vielleicht ist es eine Art ein Leopard-Löwenhorn. Was immer es ist, es scheint traurig zu sein. Ich hoffe, es ist nicht in Schwierigkeiten. Oh, oh, vielleicht kann es nicht so gut schwimmen. Ich sag Ryder Bescheid. Der war zum Glück auch am Strand. Hallo Alex, was ist los? Ryder, die Paw Patrol muss das Ein-Leopard-Löwenhorn retten. Das was? Es ist ein Tier mit einem Einhornhorn und einer grünen Löwenmähne und schwarzen Flecken wie ein Leopard. Die Bürgermeisterin und ich haben es im Wasser gesehen. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Wir auch nicht, aber es hörte sich an, als wäre es traurig. Es braucht sicher Hilfe. Dann wollen wir uns das Tier mal ansehen. Kein Wesen zu geheimnisvoll, keine Pfote zu klein. Ryder drückte auf sein Pawpad. Paw Patrol zur Strandzentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde liefen los. Doch dabei rutschte Marshall seinen Sonnenhut über die Augen. Prompt stolperte er, prallte gegen ein Surfbrett und schlitterte damit über den Sand zu den anderen. Danke, Brett. Das war ein cooler Surftrip. Alle sechs sprangen in den Fahrstuhl, der sie ins obere Stockwerk der Strandzentrale brachte. Und auf dem Weg hinauf schlüpften sie in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Das ging ja schnell, Fellfreunde. Alex und die Bürgermeisterin haben ein rätselhaftes Wesen im Meer entdeckt. Es hat ein Horn wie ein Einhorn, eine grüne Mähne wie ein Löwe und schwarze Flecken wie ein Schneeleopard. Oder wie ein Marshall. Alex nennt es ein Leopard-Löwenhorn und er sorgt sich, weil er denkt, dass es traurig ist. Wir müssen sehen, ob es in Schwierigkeiten ist und ihm helfen, falls nötig. Für diesen Einsatz brauchen wir Zuma. Steig in dein U-Boot. Du musst mehr über dieses geheimnisvolle Tier herausfinden und guck, ob es ihm gut geht. Ab ins Wasser. Jace? Du musst deinen Rettungsring bereithalten für den Fall, dass das Tier Probleme hat zu schwimmen. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die kleine Plattform, auf der die Fellfreunde standen, senkte sich ab und brachte sie hinunter in den Sea Patroller. Im Nu saßen alle auf ihren Plätzen. Motor starten, Robohund. Der Boden rund um die Zentrale herum setzte sich in Bewegung. Und Zumas Luftkissenboot und das Polizeiauto von Chase rollten über eine Rampe an Bord. Robohund, stechen wir in See! Der Steg klappte auf und schon fuhr der Sea Patroller aufs Meer hinaus. Ryder stand oben an Deck und hielt Ausschau. Hier hat Alex das Ein-Leopard-Löwenhorn gesehen. Zuma, Chase, ihr seid dran. Zuma und Chase sprangen in ihre Fahrzeuge. Die Rampe öffnete sich und schon rasten das Luftkissenboot und das Polizeiauto los. Kaum waren sie in der Luft, fuhren sie ihre Räder ein und landeten dann im Wasser. Während Chase an der Oberfläche blieb, tauchte Zuma ab. Und er brauchte nicht lange zu suchen. Ryder, ich hab's gefunden. Das Ein-Leopard-Löwenhorn. Und es hat auch eine Schwanzflosse. Eine Schwanzflosse? Wow, wie geht's ihm? Ich weiß es nicht. Es hat gerade seine Mähne verloren. Greifarme! Zuma fuhr zwei Greifer aus und schnappte sich das grüne Knäuel. Das ist überhaupt keine Mähne. Das ist nur ein Haufen Algen. Chase suchte währenddessen auf dem Wasser nach dem Ein-Leopard-Löwenhorn. Ryder! Jetzt ist es hier drüben. Rubble, Sky und Rocky hatten das Wesen vom Sea Patroller aus auch entdeckt. Das ist das längste Horn, das ich jemals gesehen habe. Ryder, ist es in Schwierigkeiten? Ich bin mir nicht sicher. Chase, wirf ein paar Rettungsringe aus, damit es sich über Wasser halten kann. Verstanden! Wuh! Rettungsring! Der Rettungsring flog durch die Luft. Aber er war viel zu klein und passte gerade einmal um das Horn. Sofort schleuderte das Ein-Leopard-Löwehorn den Ring zurück. Er landete genau auf Chase' Kopf. Ich glaube, er braucht keine Hilfe beim Schwimmen, was wohl das Problem ist. Wenn wir rausfinden, was er ist, finden wir das Problem vielleicht auch raus. Zuma, versuch ein Foto von ihm zu machen. Ei, ei, Captain Ryder. Komm raus und schenk mir ein Lächeln. Das Tier kam tatsächlich und Zuma konnte ein Bild machen. Erledigt. Ich schicke es dir auf dein Pawpad. Wow. Wow. Sieht cool aus. Was ist das? Keine Ahnung. Aber ich wette, Captain Tollpatsch weiß es. Der Captain stand zusammen mit Alex, der Bürgermeisterin und einigen anderen Bewohnern der Abenteuerbucht am Strand und beobachtete die Rettungsaktion. Die meisten trugen Hüte. Mit Hörnern, Algen und Punkten. Oh, ist das aufregend! Was sind das für verrückte Verkleidungen? Wir verkleiden uns als Ein-Leoparden-Löwenhörner. Das ist unsere Art, unserem neuen Freund willkommen in der Abenteuerbucht zu sagen. Das ist wirklich nett. Oh, hallo Ryder, was kann ich für dich tun? Können Sie uns sagen, was das für ein Meereslebewesen ist? Captain Tollpatsch, Alex und die Bürgermeisterin schauten sich das Foto genau an, das Zuma gemacht hatte. Cool, das ist das Ein-Leopard-Löwenhorn. Tut mir leid, Alex, aber das hier ist ein Narwal. Eine Walart, dessen Heimat eigentlich die Arktis ist. Ist ja toll, ein Narwal? Nennen wir ihn Navi den Narwal. Ryder traute der Sache nicht so ganz. Seit wann haben Wale denn Hörner? Dieses Horn ist der starke Stoßzahn des Narwals. Ein spiralförmiger Zahn, der aus seinem Maul wächst. In diesem Moment tauchte der Narwal wieder auf und pustete einen Wasserstrahl in die Luft. Was macht der Wal für seltsame Geräusche? Das waren Narwaltöne. Ich spreche zufällig ein wenig narwalisch. Er sagt, er sucht nach seiner Herde, seiner Walfamilie. Er muss sich ziemlich verirrt haben. Narwale leben in der Arktis. Na dann bringen wir ihn zu seiner Familie zurück. Captain Tollpatsch, können Sie bitte ein paar Narwaltöne machen, damit wir ihm helfen können? Aber klar doch! Klasse! Wir werden sie über Chase Megafon abspielen. Hoffentlich folgt uns der Narwal nach Norden. Alles klar, auf geht's in die Arktis! Alex und die anderen jubelten den Fellfreunden vom Strand aus zu. Wiedersehen, Paw Patrol! Bitte bringt Navi den Narwal zurück zu seiner Familie. Das werden Sie sicher, Alex. Und wir können zusehen. Ich habe einen großen Bildschirm aufgestellt, damit wir Navi anfeuern können. Wenig später war der Sea Patroller unterwegs Richtung Arktis. Zuma begleitete den Narwal unter Wasser, während Chase mit seinem Megafon vorausfuhr. Komm schon, Navi! Er folgt den Geräuschen. Der Narwal schien Freudenhüpfer zu machen. Bald kamen die ersten Eisberge in Sicht. Doch kalt wurde den Fellfreunden nicht. Diese Arktis-Ausrüstung hält uns warm. Die ist so warm, ich glaube, ich bin immer noch am Strand. Navi folgt uns immer noch. Oh, zumindest bis gerade eben. Denn ganz plötzlich war der Narwal verschwunden. Wo ist er denn hin? Zuma, sieh doch mal unter Wasser nach. Alex und die Bürgermeisterin verfolgten die Rettung über die Bildschirme ihrer Handys. Los, Zuma! Finde Navi! Navi! Chase spitzte die Ohren. Seid mal ganz leise. Ich höre etwas. Robohund, schalt den Motor aus. Jetzt war es nicht mehr nur zu hören, sondern auch zu sehen. Ein dickes Frachtschiff am Horizont. Captain Tollpatsch wusste sofort, was das bedeutete. Oh, das könnte ein schlimmer Schallsignalschlamassel sein. Ryder, Narwale orientieren sich anhand von Schallwellen, die von Gegenständen abprallen. Das Frachtschiffsignal ist so laut, dass es Navi völlig verwirren könnte, was verheerend wäre. Er könnte direkt auf eine Gefahr zuschwimmen. Danke für die Warnung. Ich sag dem Kapitän das... Zu spät. Das Schiff wurde immer lauter und Navi irrte völlig verwirrt zwischen den Eisbergen umher. Zuma wollte ihn warnen, aber... Oh? Navi nicht! Pass auf! Doch da saß der Narwal schon fest. Ryder, ich hab Navi gefunden, aber sein Horn steckt im Eis fest. Sofort nahm Ryder mit seinem Pawpad Kontakt zu dem Frachtschiff auf. Ahoi, Frachtschiff! Sie fahren direkt auf einen Narwal in Not zu. Ich versuche anzuhalten, Paw Patrol, aber es dauert ganz schön lange, um so ein großes Schiff zu bremsen. Was sollen wir tun, Ryder? Wir müssen den Narwal aus dem Fahrtweg des Schiffes bringen. Sofort! Ich kann helfen, Ryder! Großartig, Zuma! Chase, halte uns über die Position des Schiffes auf dem Laufenden. Zuma und ich werden diesen Eisbrocken wegschaffen. Und Navi in Sicherheit bringen. Hab verstanden, Ryder. Ich weiß, du schaffst das. Es ist Zeit, dass die Paw Patrol jetzt richtig loslegt. Ryder zog seinen Taucheranzug an und sprang ins Wasser. Aber das Schiff kam immer näher. Ryder, das Frachtschiff wird langsamer, aber es stoppt nicht rechtzeitig. Oh nein, ich kann nicht hinsehen. Es wird bestimmt alles gut. Ryder schafft das schon. Alles okay, Navi. Wir werden dich da rausholen. Mit vereinten Kräften schoben Ryder mit seinen Händen und Zuma mit seinem U-Boot den Eisberg, in dem Navi feststeckte, ein Stückchen zur Seite. Kann ich jetzt hinsehen? Ja, Navi ist in Sicherheit. Aber er steckt immer noch fest. Jetzt bist du an der Reihe, Rubble. Ach, wirklich? Du musst mit deinem Bohrer das Eis durchbrechen. Ein kleines Loch an der Oberseite sollte genügen. Rubble ist der Retter! Mit seiner Taucherausrüstung sprang Rubble zu den anderen ins Wasser. Den Bohrer trug er im Rucksack auf seinem Rücken. Bohrer! Der Bohrer wirbelte in Windeseile ein Loch in den Eisberg. Und schon bald bildeten sich Risse. Das sollte reichen. Der Eisberg zerbrach und Navi war wieder frei. Erleichtert schwamm er durchs Wasser. Gut gemacht, Fellfreunde. Aber nun näherten sich Schatten im Wasser. Es waren vier andere Narwale, die Navi fröhlich begrüßten. Oh, seht nur, er ist wieder bei seiner Gruppe. Alex meldete sich übers Pawpad vom Strand. Wir wollen Navi auf Wiedersehen sagen. Navi drehte sich noch ein letztes Mal um. Und es sah fast so aus, als würde er lächeln. Mach's gut, Navi. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein reicht. Ja! Auf Wiedersehen!